Die geheime jüdische Weltregierung. Wie man aus dem vorigen Kapitel entnehmen konnte, hatte der Weltkrieg aus Amerika das Hauptzentrum des Weltjudentums gemacht. Die Ausmaße, die die jüdische Macht in Amerika angenommen hat, sind riesig. Die Ausstrahlungen dieser Macht jedoch über die ganze Welt sind beinahe unglaublich groß. Im folgenden Kapitel sind wir in der Lage, aus bestunterrichteter, vertraulicher Quelle unanfechtbare Tatsachen zu bringen, die ein wohlbehütetes Geheimnis bleiben sollten. Über dieses Kapitel ist bisher so gut wie nichts, zumindest aber nur Unwesentliches, geschrieben worden. Man hat über das Vorhandensein einer geheimen jüdischen Weltregierung bereits viel gesprochen, namentlich seit der Veröffentlichung der Protokolle der Weisen Zions. Es ist jedoch Tatsache, dass alle Behauptungen und Vermutungen darüber nie bewiesen werden konnten. Einer kleinen, mutigen Gruppe von Amerikanern gelang es nun endlich, das vollständige Programm einer jüdischen Weltregierung mit ihrem internationalen Regierungssitz in New York City, USA, aufzudecken. In jedem Land, das den Juden Gastrechte gewährt, sitzt eine Unterorganisation dieser Regierung, die nach den Grundsätzen einer absoluten Diktatur die Ziele ihres Programms verfolgt und ausführt, ohne die Masse des Judentums zu befragen. Diese Unterorganisationen sitzen sogar im Völkerbund und im Haager Schiedsgericht. Bei den meisten Regierungen nehmen an den Beratungen der politischen Oberhäupter über Krieg, Frieden, Wirtschaft oder Sozialpolitik Vertreter der geheimen jüdischen Weltregierung teil, ebenso wie sie das wirtschaftliche Leben aller Goldstandardnationen kontrollieren und ihren Zielen entsprechend beeinflussen. Das jüdische Weltregierungsprogramm ist bis ins Kleinste ausgearbeitet. So sind für den Fall, dass eine Nation vor dem wirtschaftlichen oder politischen Zusammenbruch steht, eine Finanzabteilung, eine Abteilung für Innen- und Außenpolitik, eine Kriegsabteilung, eine Geheimdienstabteilung, eine Propagandaabteilung und eine Abteilung für Arbeiterfragen bereits aufgestellt, sodass diese Nation dann sofort in den jüdischen Regierungsapparat eingegliedert werden könnte. Es ist interessant, einmal einige Punkte des Programms der jüdischen Weltregierung aufzuzählen, das zwar nicht vollständig ist, aber doch die wichtigsten Ziele und Ideen bekannt gibt. Erstens die Förderung der nationalen und internationalen jüdischen Rechte, des jüdischen Einflusses und der jüdischen Oberherrschaft in Gastländern. Zweitens völlige Subventionierung des diplomatischen Dienstes der Schlüsselländer, um den jüdischen Plan zu fördern und den wachsenden Antisemitismus in anderen Ländern auszurotten. Drittens Kontrolle der Regierung der Vereinigten Staaten durch ihre höchsten Beamten. Dieselbe Kontrolle schließt die Regierungen der einzelnen Staaten ein, sowie die Polizeiorganisationen der größeren Städte durch Agenten in den Schlüsselstellungen und durch die Intrigen von bestochenen Staatsgouverneuren, Bürgermeistern, Richtern, Politikern und so weiter. Viertens, die Vereinigten Staaten sollen allmählich in eine jüdische Sowjetrepublik verwandelt werden, die unter der Leitung von Technoki und der Dritten Internationale in Moskau steht. Diese Entwicklung kommt ihrem Ziele bereits näher durch neue Reichsgesetze, die dem Sowjetsystem sehr ähneln. Fünftens Kontrolle der amerikanischen Armee und der Flotte durch ihre geheime Durchdringung von Sowjetagenten und Freimaurern in Zusammenarbeit mit der Bnei-Brist-Loge. Sechstens völlige Lahmlegung der Armee und der Flotte durch Sabotage und Zerstörung der Organisation. Danach werden die Armee und die Flotte nach dem jüdischen Sowjetplan neu organisiert. Siebtens Verdrängung und Ausschaltung des nichtjüdischen Handels, der Industrie, Banken, Professionen, Lehrkräfte und so weiter. Achtens der Abbruch diplomatischer Beziehungen zwischen den USA und den faschistischen Staaten. Dies wird durch antifaschistische Propaganda in der Presse, von der Kirchenkanzel, von der Rednerbühne und durch den Rundfunk vorbereitet und durch Terror, Boykott, Streiks und Aufstände unterstrichen. Neuntens, die Fortführung und Verstärkung des nationalen und internationalen Boykotts gegen die faschistischen Staaten, um diese zu schwächen. Zehntens, die Verwirrung, Zersetzung und Ausrottung der christlichen Kultur. Die Möglichkeit, dass es innerhalb eines Staates einen Staat gibt, der aus einer Rasse besteht, die gegen alle anderen Rassen um die Oberherrschaft kämpft, wird von vielen nicht allein bestritten, sondern als völlig unglaubhaft einfach abgelehnt. Die folgende Erklärung, die Lewis Brown am 25. November 1936 vor einer versammelten jüdischen Gemeinde abgab, ist aber ein Beweis, dem man nichts hinzuzufügen braucht. Er erklärte als Vertreter dieser geheimen jüdischen Regierung in den Vereinigten Staaten zu seinen Rassengenossen: Heute gibt es keine Wahl mehr. Wir sind endgültig eingereiht, Jude gegen Arier, Jew versus Gentile. Es ist Tatsache, dass für die Durchführung der Ziele der geheimen jüdischen Weltregierung ein Fundus von 50 Millionen Dollar besteht, der durch falsche Angaben gegenüber der amerikanischen Regierung steuerfrei ist. Ein weit überlegeneres, wahrhaft riesiges System geheimer Manipulation und internationaler Spionage, als es irgendein Land der Erde hat oder je gehabt hat, steht der geheimen jüdischen Weltregierung heute zur Verfügung. Es durchdringt jeden nur möglichen Zweig der Politik und Wirtschaft der gesamten Erdkugel. Die Finanzverwaltung der geheimen Weltregierung. Sämtliche jüdischen Sammlungen, gleichgültig unter welchem Vorwand sie durchgeführt werden, haben stets nur den einen Zweck, den Fundus der jüdischen Weltregierung zu erhalten und zu erhöhen. Die Einnahmen solcher Sammlungen, die den Juden aller Länder für die Unterstützung für das jüdische Vaterland, für Palästina, für jüdische Flüchtlinge, für wohltätige Veranstaltungen und so weiter abgenommen werden, kommen sämtlich der Organisation The American Jewish Joint Distribution Committee zu. Weder der Öffentlichkeit noch der großen Masse von Juden sind die Namen der leitenden Persönlichkeiten oder des umfangreichen Personals dieser Organisation bekannt. Trotzdem ist es für einen Juden unmöglich, sich von den Sammlungen auszuschließen, denn die politischen jüdischen Führer wachen darüber, dass der unpolitische Jude von ihren Plänen zwar nichts erfährt, von ihnen aber für diese ausgenutzt werden kann. Es ist bekannt, dass ein Londoner Judenkomitee unter Leitung des englischen Rothschild den Juden aus Deutschland und Österreich finanzielle Hilfe leisten, während der französische Rothschild mit einer ähnlichen Gruppe in Paris Palästina und seinen jüdischen Einwanderern helfen will. Jedoch nur ganz geringe Beträge werden diesen Zwecken wirklich zugeführt, während der überwiegende Teil der Gelder aus den Sammlungen dieser Komitees dem Joint Distribution Committee übergeben und für die Ziele der geheimen jüdischen Weltregierung verwandt wird. In einer selbstverständlich geheimen Bilanz vom 1. Juli 1935 gibt die jüdische Weltregierung diesen Fundus mit 50 Millionen Dollar an. Man weiß aber, dass seit dem Weltkriege mehr als 150 Millionen Dollar von den Juden gesammelt und für die Zwecke der Weltregierung ausgegeben wurden. Der augenblickliche Fundus wird selbstverständlich entsprechend den Zielen des jüdischen Weltregierungsprogramms ständig neu aufgefüllt. Staatliche Gelder für die geheime jüdische Weltregierung. Es gibt Nationen, die sich den geheimen jüdischen Weltmachtplänen entgegenstellen. Doch hat die geheime jüdische Regierung Mittel ersonnen, mit denen sie glaubt, auch diese Widerstände beseitigen zu können. Nationale staatliche Kassen werden von den Juden in demokratischen Ländern dadurch geplündert, dass sie die Durchführung von Projekten verlangen, die angeblich zum allgemeinen Wohl der Nation seien, in Wirklichkeit aber nur den Zweck haben, die internationale jüdische Übermacht zu stärken und zu festigen. Sogenannte Stabilisationsfonds der einzelnen Nationen werden von der geheimen Weltregierung angegriffen und zur Finanzierung von Weltboykotts verwandt, die nur den Zweck haben, die Wirtschaftspolitik der Nation zu unterminieren, die sich den jüdischen Weltregierungsplänen widersetzen. Durch einen Zufall ist die interessante Tatsache bekannt geworden, dass an der Ausführung dieser Pläne die Banken von Frankreich und England, die Bank für internationale Zahlungen in Basel, Schweiz, sowie das Federal Reserve System, Banken der USA, beteiligt sind. Eine Londoner jüdische Zeitung hatte dies durch einen Zufall veröffentlicht und die New York Times vom 2. Januar 1938 druckte es nach. Später wurde es allerdings dementiert, aber der Wortlaut spricht trotzdem für sich selbst, sodass ein weiterer Kommentar dazu unnötig ist. Nach Berichten aus der Sunday Chronicle werden sich in dieser Woche in der Nähe von Genf Führer des internationalen Judentums versammeln, um eine Gegenoffensive gegen die antijüdischen Bewegungen in Polen, Rumänien, Deutschland, Ungarn und Österreich auszuarbeiten. Es wird eine geschlossene Front aus allen Sektionen der jüdischen Parteien gegründet werden. Die Spende der großen internationalen Juden in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar wird dazu benutzt, die Staaten zu bekämpfen, die gegen die Juden vorgehen. Wie verlautet, wird der Kampf in den Börsen der Welt ausgetragen werden. Da die meisten antijüdischen Staaten mit großen internationalen Schulden belastet sind, werden sie, nach Meinung der Zeitung, vielleicht dadurch ihre Existenz bedroht sehen. Ein Boykott der Exportprodukte von Kleinhändlern über ganz Europa kann zu einer völligen Unterminierung der Wirtschaft in einigen antijüdischen Ländern führen. Es muss noch einmal betont werden, dass alle bei dem American Jewish Joint Distribution Committee eingehenden Gelder der geheimen jüdischen Weltregierung zur Verfügung gestellt werden. Nur ganz wenige eingeweihte jüdische Führer kennen den offiziellen Titel der geheimen jüdischen Weltregierung, der hiermit zum ersten Mal bekannt gegeben wird. The American Jewish Joint Consultative Council, der amerikanische jüdische Vereinigte Rat. Diese Körperschaft ist in die fünf Gruppen unterteilt: das amerikanische jüdische Komitee, American Jewish Committee, Abteilung für Innen- und Außenpolitik, Propagandaabteilung, der amerikanische jüdische Kongress, American Jewish Congress, Abteilung für Innen- und Außenpolitik, Propagandaabteilung, unabhängige B'nai Bris-Loge, Independent Order of B'nai Bris, Spionagedienst, Kriegsabteilung, das Vereinigte Verteilungskomitee, Joint Distribution Committee, Finanzabteilung, das amerikanische jüdische Arbeiterkomitee, American Jewish Labor Committee, Arbeitsabteilung. Die führenden obersten Persönlichkeiten dieser fünf Gruppen bilden den amerikanisch-jüdischen Vereinigten Rat, the American Jewish Joint Consultative Council. Dieser Vereinigte Rat, Joint Consultative Council, der den obersten Rat der geheimen jüdischen Weltregierung darstellt, wurde durch die Bemühungen von Alfred M. Cohen am 22. Juni 1933 in New York ins Leben gerufen. Er hatte bereits im Januar 1933 vor leitenden Persönlichkeiten der B'nai Bris-Loge wörtlich erklärt: Was meiner Meinung nach dem amerikanischen Judentum fehlt, ist ein Kollegium von Abgeordneten, das aus Vertretern aller Organisationen besteht, das die Aufgabe hat, sich um Angelegenheiten nationalen und internationalen Charakters zu kümmern, damit eine Parallele in unseren Anstrengungen vermieden wird. Bald darauf berichtet das offizielle Logenorgan B'nai Bris Magazine in seiner Ausgabe vom Oktober 1934 auf Seite 8: Die erste offizielle Tat des Vereinigten Rates war eine Botschaft an das Staatsministerium in Washington, die sich dafür einsetzte, dass Einreisegesuche von Juden aus Deutschland und Österreich nach Amerika zustimmend beantwortet werden. Auf derselben Seite des Blattes war noch in Bezug auf den Vereinigten Rat folgender Satz zu lesen: Er wurde von der jüdischen Presse und den jüdischen Führern überall als eine hervorragende Großtat begrüßt. Selbstverständlich hat dieser Vereinigte Rat sofort auch im Ausland Untergruppen gebildet, die mit ihm gemeinsam arbeiten. So zum Beispiel in Kanada der Kanadische Jüdische Kongress und die Bünei Brisloge, Mexiko die Jüdische Handelskammer und die Bünei Brisloge, Großbritannien Kollegium der jüdischen Abgeordneten Nummer 1, Woburn Place, London, das Vereinigte Komitee von Großbritannien, Frankreich, L'Alliance Israélite Universelle, Sanhedrin, Consistoire Juif Central, Le Comité Mascaron, La Grande Loge, Misraïmité, Le Conseil de l'Ordre du Grand Orient, 16 Rue Cadet, Paris, Osteuropa, Agudat Israel, East European Jews. Im Folgenden ist es nun möglich, die Organisation der geheimen jüdischen Weltregierung bis ins Kleinste aufzuzeigen, was in Anbetracht dessen, dass es noch nie veröffentlicht wurde und im Zusammenhang unseres Buches sicherlich interessant sein dürfte. Das Vereinigte Jüdisch-Amerikanische Verteilungskomitee. Das Vereinigte Jüdisch-Amerikanische Verteilungskomitee ist verbunden mit dem Weltrat für deutsches Judentum, World Council for German Jewry, der ICA, Jewish Colonization, Jüdische Kolonisierung, Palästina, Elektrizitätsgesellschaft und der Palästina Potash Gesellschaft. Die vereinigten Leiter dieser Organisationen sind das Komitee d'Entente. Das Kapitel wird unter dem Namen der amerikanischen Wiederaufbaustiftung American Joint Reconstruction Foundation geführt und als Stiftung steuerfrei. Dies ist eine bewusste Täuschung, denn das Komitee besitzt die Palästina Elektrizitätsgesellschaft und das Palästina Potash Company, die beide kommerzielle Unternehmungen sind. Dieses am 24. November 1914 organisierte Komitee hat sein Hauptbüro in 100 East 42. Straße, New York, und hat nach Behauptung der Juden den Zweck, Kapitalien für die notleidenden Juden von Übersee zu verteilen. Im Logenorgan Bnei Bris Messenger vom 3. April 1936 wird diese Körperschaft als die vorherrschende Organisation jüdischer Philanthropie in der ganzen Welt bezeichnet. Die Leiter der Organisation waren im Jahre 1938 nationaler Ehrenvorsitzender Felix M. Warburg verstorben, vorläufiger nationaler Ehrenvorsitzender Mrs. Felix M. Warburg, Eduard M. M. Warburg, Ehrenvorsitzende Cyrus Adler, Philadelphia, Max Epstein, Chicago, Louis E. Kirstein, Boston, Herbert H. Lehmann, New York, James N. Rosenberg, New York, Aaron Waldheim, St. Louis, M.C. Sloss, San Francisco, beratende Vorsitzende Paul Bärwald, New York, William Rosenwald, Philadelphia, Jonah B. Wiese, New York, stellvertretende Vorsitzende James H. Becker, Chicago, Leon Falk, Junior Pittsburgh, Meyer L. Prentice, Detroit, George Becker, Salmon P. Halle, Cleveland, David J. Schweitzer, New York, William J. Schröder, Cincinnati, Schatzmeister Marco P. Hellman, Edwin Goldwasser, New York, William A. Koshland, Sekretär und leitender Direktor Joseph C. Hyman, New York, Kontrolleur, Morris C. Trooper, New York, stellvertretender Kontrolleur, Mrs. H.B.L. Goldstein, Pressechefs, Herbert J. Seligmann, Nuts Belth, New York, Direktor für Sammlungen, Isidor Kunz, New York, europäische Direktoren, Dr. Bernard Kahn, Nathan Katz, Sowjetdirektor, Dr. Joseph A. Rosen. Der Nationale Rat. In den 37 größten Städten des Landes sind 37 Juden verteilt, die den Nationalen Rat bilden. Nur das eine Mitglied, Evelyn Morrissey, deren genaue Aufgabe unbekannt ist, ist nicht Jüdin. Das Komitee arbeitet in Sowjetrussland unter dem Namen der Vereinigten Amerikanisch-Jüdischen Landwirtschaftlichen Kooperation, American Jewish Joint Agricultural Corporation und der Amerikanischen Gesellschaft für jüdische Bauernsiedlungen in Russland, American Society for Jewish Farm Settlements in Russia. Die Leitung für Sowjetrussland hat Dr. Joseph A. Rosen. Das Komitee arbeitet in Palästina unter dem Namen Palästina Stiftung, Palestine Foundation Fund und United Palestine Appeal. Der Weltrat des deutschen Judentums in London, World Council for German Jewry, setzt sich zusammen aus Sir Herbert Samuel, Vorsitzender, Anthony Rothschild, Schatzmeister, Dr. Chaim Weizmann, Simon Marks, Lord Bierstedt und dem Marquis von Reading. Das Amerikanisch-Jüdische Komitee, The American Jewish Committee, Abteilung für Innen- und außenpolitische Angelegenheiten. Dieses Komitee, das 1906 organisiert und 1911 amtlich eingetragen wurde, behauptet, eine Mitgliedschaft von 305 Gruppen zu haben und wird von 43 Vorsitzenden geführt. Seinen Sitz hat es in 461 Fourth Avenue, New York City. Das Ziel dieses Komitees sei, wie der American Hebrew einmal berichtete, die bürgerlichen und religiösen Rechte der Juden in der ganzen Welt zu sichern und die Benachteiligung der Juden zu bekämpfen. Die Vorsitzenden sind Präsident Cyrus Adler, Ehrenvizepräsident Abraham Elkes, Vizepräsident Irving Lehmann, Louis E. Kirstein, Schatzmeister Samuel D. Leidesdorf, Schriftleiter Morris D. Waldmann, stellvertretender Schriftleiter Harry Schneidermann. Weitere 39 Juden bilden das Exekutivkomitee und befinden sich in allen großen Städten des Landes. Der Amerikanisch-Jüdische Kongress, The American Jewish Congress. Der Amerikanisch-Jüdische Kongress wurde am 10. Juni 1917 organisiert, jedoch 1922 noch einmal neu gegründet. Im Dezember 1918 trat in Philadelphia unter Vorsitz von Louis Dempitz Brandeis, Mitglied des Obersten Gerichtshofes, Supreme Court Justice, Nathan Strauss, Julian W. Mack, Richter, Stephen S. Wiese, Rabbiner, Professor Felix Frankfurter, Louis Lipsky, Solomon Blumgarden, Yehoash, Dr. Chaim Zitlowski unter anderem zusammen. Der Kongress besteht aus 21 nationalen Organisationen, die sich in Hunderte von lokalen Unterorganisationen gliedern. Seit seinem Bestehen ist der Amerikanisch-Jüdische Kongress unermüdlich für den Schutz jüdischer Rechte in der ganzen Welt und für die Wahrung jüdischer Interessen tätig. In seinem Programm steht dieser Punkt an erster Stelle. Dann folgt die Unterstützung jüdischer Bewerber für die Arbeit im Handel, in der Industrie und ihre Angleichung in geschäftlichen Fragen. Punkt 4 des Programms sieht vor, dass gegen alle antijüdischen Richtungen in den USA anzukämpfen sei, weiter, dass der Boykott gegen Deutschland aufrechterhalten und gefördert werden müsse und Punkt 6, dass man Nachrichten verbreiten müsse, um aufgeklärte und tolerante Männer und Frauen auf die Bedrohung durch Hitlerism aufmerksam zu machen. Als letzter Punkt wird die amerikanische Beteiligung an dem geplanten jüdischen Weltkongress verlangt. Dieses Programm ist in einer gedruckten Erklärung entnommen, die am 1. Juli 1935 vom jüdischen Kongress herausgegeben wurde. Der Kongress, dessen Büro sich zuletzt in 221 West 57 Street, New York City befand, hat als Vorsitzende Rabbiner Stefan S. Wiese, Präsident, Louis Lipsky, Vizepräsident, Jacob Leichtmann, Schatzmeister, Joshua L. Goldberg, Sekretär, Richter Nathan D. Perlman, Vorsitzender des Exekutivkomitees. Außerdem gehören im Kongress noch Jonah G. Goldstein, Rabbiner James G. Heller, Dr. Joseph Tenenbaum, Horace M. Kellen, Sigmund W. David, Louis Segal und Max Rosenfeld an. Die unabhängige Loge der B'nai B'ris, Independent Order of B'nai B'ris, Geheimdienst und Abteilung für Krieg. Die B'nai B'ris ist eine geheime Organisation, die kein festes Programm hat. In ihrem offiziellen Organ B'nai B'ris Magazine vom Mai 1935 findet man auf Seite 307 folgende Erklärung: B'nai B'ris hat den Vorteil, kein feststehendes Programm zu haben. Ganz im Gegenteil hat sie immer freie Hand und kann so ihre großen Energien, ihren ganzen Apparat mit gewaltigen Hilfsmitteln stets überall einsetzen. Sämtliche Freimaurerlogen der Welt stehen unter der direkten oder indirekten Kontrolle der B'nai B'ris, in die Mitglieder nur unter der Bedingung aufgenommen werden, dass ihre Eltern beide Vollblutjuden sind. Der Präsident der B'nai B'ris, Alfred M. Cohen, veröffentlichte im Juni 1935 auf Seite 313 des Logenorgans folgende Worte an seine Mitglieder: B'nai B'ris ist eine internationale jüdische Körperschaft. Juden brauchen sich nicht zu schämen, international zu sein oder sich beleidigt zu fühlen, wenn sie als Internationalisten bezeichnet werden. In dem Buch Le Victorieux d'Israël auf Seite 211 und 212 findet man folgenden Satz: Die jüdischen Logen der B'nai B'ris in den englisch sprechenden Ländern sind über ganz Europa geschwärmt und haben sich bis nach Asien erstreckt. Sie haben die Kontrolle über die gesamten Freimaurerlogenorganisationen übernommen. Organisiert wurde die B'nai B'ris bereits am 13. Oktober 1843, jedoch erfolgte die offizielle Gründung erst 1878. Diese internationale Loge zerfällt in 616 einzelne Logen, von denen sich allein in Nordamerika 401 befinden, während sich die übrigen 215 auf Europa, Südamerika, Asien und Afrika verteilen. Die Gesamtmitgliederzahl beträgt 75.000. Die ganze Erdkugel ist von der B'nai B'ris in 17 Distrikte aufgeteilt, von denen sich sieben in den Vereinigten Staaten befinden. Diese Organisation hat viele jüdische Institutionen gegründet und gibt für ihre Mitglieder zwei Zeitschriften, den B'nai B'ris Boten, B'nai B'ris Messenger und das B'nai B'ris Magazine heraus. Die Loge hat weiter die Anti-Defamation Liga gegründet, deren Sitz in Chicago und Zweigorganisationen in der ganzen Welt hat und die alle Fragen des Antisemitismus behandelt. Dies erstreckt sich auch auf die Zensur von Zeitungen und Zeitschriften, von Schulbüchern und Literatur jeder Art von feindlicher Bezugnahme auf Juden. Wie man aus dem jüdischen Kommunalregister New York 1917 bis 18 ersieht, arbeitet die B'nai B'ris eng mit allen großen jüdischen Organisationen wie der Allianz Israélite Universelle, der jüdischen Kolonisierungsgesellschaft, dem amerikanisch-jüdischen Komitee und so weiter zusammen. Die Vorsitzenden der B'nai B'ris sind Alfred M. Cohen, bisheriger Präsident und Großmeister Cincinnati, Henry Monsky, gegenwärtiger Präsident und Großmeister Umeå. Isidore M. Golden, Vizepräsident San Francisco. Archibald R. Marx, Vizepräsident New Orleans. Joseph W. Sellis, Schatzmeister Philadelphia. Maurice Biscayer, exekutiver Sekretär, Schriftführer. Dazu kommen außerdem 17 weitere führende Juden, die in den größeren Städten Amerikas wohnen, während 5 oder mehr Mitglieder, die in den Vereinigten Staaten, Paris, Prag, Budapest und Konstantinopel wohnen, das Exekutivkomitee bilden. Das amerikanisch-jüdische Arbeiterkomitee, American Jewish Labor Committee. Das amerikanisch-jüdische Arbeiterkomitee vertritt in allen Versammlungen des Vereinigten Rates Sowjetrussland, denn es arbeitet für die Ziele der früheren sowjetfreundlichen Gewerkschaften. Dieses Komitee vertritt auch die Liga der Vereinigung der Gewerkschaften, die die Gewerkschaftsorganisation der Dritten Internationale in Moskau ist. Außerdem vertritt das Komitee die nationalen und lokalen Organisationen des Arbeiterzirkels Workman's Circle, die Internationale Gewerkschaft der Frauenbekleidungsindustrie International Ladies Garment Workers Union, die Vereinigten Konfektionsarbeiter Amerikas, Amalgamated Clothing Workers of America, die Cap and Millinery Workers Union, ebenfalls Konfektion, die United Hebrew Trades, Vereinigte jüdische Handwerke, die Forward Association, Vorwärtsvereinigung und den Jewish Socialist Verband. Dazu kommt noch die jüdische Nationalarbeiterallianz, in der Louis Segal, der nationale Sekretär, und Irving Weinroth der Organisator sind. Das amerikanisch-jüdische Arbeiterkomitee wurde 1917 gegründet und 1934 neu gegründet. Es vertritt nicht allein die oben angeführten Organisationen, sondern noch bedeutend mehr, da ständig neu hinzukommen. Nach seinen eigenen Angaben hat das Komitee das Ziel, Kampf dem Faschismus, die Gegenbewegung in allen faschistischen Staaten zu unterstützen, die Verbreitung von faschistischer Propaganda in Amerika zu verhindern, die organisierte jüdische Arbeiterschaft und alle jüdischen Probleme zu vertreten. Die Vorsitzenden des amerikanisch-jüdischen Arbeiterkomitees sind Baruch Czerny Vladek, Hauptvorsitzender, Jay Weinberg, Vizevorsitzender, Max Zaritzky, Morris Feinstone, Vizevorsitzender, Alexander Kahn, Reuben Goskin, Josef Schlossberg, David Dubinsky, ebenfalls Vizevorsitzende, Joseph Beskin, Sekretär, B.A. Gebener, exekutiver Sekretär, Sidney Hillman, Nathan Shannon, Isador Nagler, I. Minkow, David Pinsky. Wie wir aus diesen Aufzeigungen sehen, unterhält die geheime jüdische Weltregierung zahlreiche Unterorganisationen und Gruppen, die sämtlich ihr unmittelbar unterstellt und verantwortlich und auf ihr Ziel ausgerichtet sind. Zu den bisher angeführten Organisationen kommen noch zwei sehr wichtige, und zwar die Anti-Defamation League in Chicago und die Non-Sectarian Anti-Nazi League in New York. Beide unterhalten wiederum ein großes Netz mit Zweigorganisationen über die Vereinigten Staaten und Europa. Die Non-Sectarian Anti-Nazi Liga hatte ihren Sitz zuletzt in 20 West 47 Straße, New York City, und unterhält neben vielen Zweigorganisationen in den Vereinigten Staaten in 22 anderen Ländern der Welt ihre Unterorganisation. Gegründet wurde diese Organisation von dem Vereinigten Konsultativen Rat, der sie auch leitet. Sie arbeitet mit der International Federation of League Against Racism and Antisemitism. Internationale Föderation der Liga gegen Rasse und Antisemitismus zusammen. Ebenso steht der Vereinigte Boykottsrat Joint Boycott Council, der von Dr. Joseph Tenenbaum geleitet wird, mit ihr in Verbindung. Die Non-Sectarian Anti-Nazi-Liga hat nur ein Ziel, und zwar die Verschärfung des Boykotts gegen Deutschland, Japan und Italien sowie die Förderung feindlicher Gefühle gegen diese drei Nationen in Amerika. Die Liga gibt ein monatliches Organ, The Economic Bulletin, heraus. Ihre Vorsitzenden sind Rabbiner Eber Hillel Silver, Präsident, bisheriger Präsident Samuel Untermeyer, James W. Jarrett, Vizepräsident, Fiorello H. H. LaGuardia, Vizepräsident, J. David Stern, Schatzmeister, Louis Myers, stellvertretender Schatzmeister, Dr. Boris E. Nelson, exekutiver Sekretär, J. H. Steele, exekutiver Sekretär, Charles A. Klein, Prokurist, Mrs. Mark Harris, Vorsitzender des Exekutiven Komitees. Außerdem sitzen im Aufsichtsrat weitere 26 Juden an führender Stelle. Das internationale jüdische Spionagesystem. Über diese Organisation hinaus besteht ein internationales jüdisches Spionagesystem, dessen Verbindungen bis in die politischen, sozialen, wirtschaftlichen und religiösen Schlüsselstellungen aller Kulturnationen reichen. Dieses weit verzweigte Netz, das seinen Mitgliedern unter dem Namen Information and Service Associates bekannt ist und in New York seinen Hauptsitz hat, unterhält 5.000 bezahlte und etwa 50.000 unbezahlte Agenten. Bis zum Dezember 1935 befand sich das Büro des Spionagedienstes mitten in einem Geschäftshaus des Geschäftsviertels in Madison Avenue, einer Nordostecke von der 33. Straße und Madison Avenue, und nahm dort das 7., 13., 14. und 15. Stockwerk in Anspruch. Die Büroräume sowie die Straßeneingänge standen unter ständiger Beobachtung jüdischer Agenten. Im Dezember 1935 zog die Organisation in größere Räume nach 461 Fourth Avenue im selben Stadtviertel und behielt dort auch ihre Telefonnummer Lexington 28045 bei. Aufgrund einer Aufzeichnung, die im Gemeinderat der Stadt New York entdeckt wurde, ist diese Geheimorganisation, die Information and Service Associates, am 26. Januar 1934 tatsächlich eingetragen und gesetzlich registriert worden, und zwar unter dem Namen von Sidney Welleck und Jacob J. Weinstein auf einem gesetzlichen Vordruckformular für Führung eines Geschäftes unter einem Decknamen. Nähere Angaben über die Eigenschaft des Geschäftes sind auf diesem Formular nicht zu finden. Sidney Welleck, ein Mitglied des American Jewish Congress, ist als der örtliche Leiter des Spionagedienstes bekannt. Einer der führenden reisenden Vertreter des Dienstes ist Israel Sachs, der Präsident der Sachs Möbel Company und Präsident der Sachs Stiftung Sachs Foundation for Educational Advancement, ein jüdischer Propagandadienst. Der oberste Chef dieser internationalen jüdischen Spionageorganisation ist ein früherer Journalist, Frank J. Prince. Zu seiner Sicherheit unterhält er ein abgesondertes geheimes Büro im Suite 1102 des Heckscher Gebäudes 750 Fifth Avenue zwischen der 56. und 57. Straße New York mit einem eigenen Fernsprechersystem. Das Büro wird von ihm jahrweise gemietet für, wie der Mietvertrag sagt, eigene Geschäfte. Zwei der besten Gehilfen des Prinz sind nichtjüdische Detektive, die als Amerikaner in weiteste, nichtsahnende Kreise Einlass finden und dadurch wertvolle Spionagearbeiten leisten können. Der eine ist Stephen W. Birmingham, ein früheres Mitglied der New Yorker Polizei, der zuletzt wohnhaft war in 15021 34th Avenue, Flushing, New York. Er ist ungefähr 42 bis 44 Jahre alt, 1,80 Meter groß und römisch-katholischer Konfession. Der andere Detektiv heißt Skelton und wohnt 2166 Broadway, New York. Er ist ungefähr 38 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und ebenfalls römisch-katholischer Konfession. Prince erstattet regelmäßig Louis Dembels Brandeis, oberster Gerichtshof in Washington, über seine Arbeit Bericht und erhält von diesem auch Instruktionen. Dieser ungeheuer große Apparat hat tatsächlich schon alle offiziellen Regierungsspionagesysteme durchdrungen. So arbeiten diese heute bereits bewusst oder unbewusst mit dem jüdischen Plan zusammen. Einige jüdische Führer brüsten sich, dass die ganze Organisation des amerikanischen Justizministeriums stets zu ihrer Verfügung steht und von ihnen in Anspruch genommen werden kann. Die geheime Kartothek der Organisation enthält die Namen, Adressen und persönlichen Informationen von über 10.000 Männern und Frauen in den Vereinigten Staaten, von denen man weiß, dass sie den Juden und ihren Plänen feindlich gegenüberstehen. Diese Leute werden ständig beobachtet. Listen dieser Art sind bereits in allen Ländern, in denen Juden tätig sind, aufgestellt, aber erst bei einer Revolution erhalten sie ihre volle Bedeutung. Die jüdische Cheka. Seit vielen Jahren unterhalten die Juden einen streng geheimen Liquidationsapparat, der von den waghalsigsten Verbrechern und Gangsters aus den Reihen der Mitglieder der B'nai B'rith-Loge zusammengestellt wird. Diese Organisation ist unter dem Namen Amerikanische Wachgesellschaft, American Vigilant Association, bekannt. Die jüdischen Führer jedoch nennen sie Skiverens. Die Mitglieder dieser Organisation sind auf das Beste in allen Arten des Mordes geschult und haben sich eidlich verpflichtet, auf Befehl die gefährlichsten Unternehmungen auszuführen und die wichtigsten sogenannten antisemitischen Führer zu liquidieren. Diese Organisation steht unter der Leitung des Präsidenten der Non-Sectarian Anti-Nazi League in New York, des Rechtsanwaltes Samuel Untermeyer. Für jeden denkenden Leser werden diese Tatsachen, die in jedem Punkt einwandfrei und authentisch sind, einen Kommentar dazu völlig unnötig machen. Die geheime jüdische Weltregierung, der jahrtausendealte Traum des Judentums, ist Wirklichkeit geworden. In New York hat das internationale Weltjudentum endlich sein ideales Machtzentrum gefunden, das den nordamerikanischen Kontinent heute wie ein Raubtier in seinen unerbittlichen Krallen festhält. Die letzte Vorstufe der jüdischen Eroberung Amerikas ist damit erreicht worden.